1. Der Herr hat sein Herrschaft als König angetreten und sich mit Hoheit so stark bekleidet, wodurch das Fundament der Welt so gefestigt hat, dass es unerschütterlich bleibt. 2. Dein Thron ist bereit seit Urzeiten fest etabliert, die du schon vor dem Beginn der Zeit existiert ist. 3. Die Strom haben ihr Stimmen erhoben, Herr, sie lassen ihr gewaltiges Rauschen unter tausend Brosen lautstark erklingen. 4. Obwohl das Donnen mächtiger Wassermassen und die Brandung des Meers beeindruckend sind, ist die Maidstatt des Herrn in den himmlischen Hohen Weitaus gewaltiger. 5. Dein Zeugnis sind vollkommen glaubwürdig und deinem Tempel gebührt für all Zeiten ein besondere Heiligkeit, die deiner Urgen Gegenwart entspricht.